بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister, die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 105 bis 113. Ich lese wie immer die Verse erst einmal vor und dann versuchen wir zu verstehen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns offenbart hat oder den Propheten sallallahu alaihi wa sallam offenbart hat. Im 105. Vers heißt es: Gewiss, wir haben dir das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt, damit du zwischen den Menschen richtest aufgrund dessen, was Allah dir gezeigt hat. Sei kein Verfechter für die Verräter. Und bitte Allah um Vergebung. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Und streite nicht zur Verteidigung derer, die sich selbst betrügen. Allah liebt nicht, wer ein Verräter und Sünder ist. Sie verbergen sich vor den Menschen, verbergen sich jedoch nicht vor Allah, wo er doch bei ihnen ist, wenn sie an Worten aushecken, womit er nicht zufrieden ist. Allah umfasst, was sie tun. Ihr da seid es doch, die ihr im diesseitigen Leben zu ihrer Verteidigung gestritten habt. Aber wer wird am Tag der Auferstehung mit Allah zu ihrer Verteidigung streiten, oder wer wird dann ihr Sachverwalter sein? Und wer etwas Böses tut oder sich selbst Unrecht zufügt und hierauf Allah um Vergebung bittet, wird Allah allvergebend und barmherzig finden. Und wer eine Sünde begeht, begeht sie nur gegen sich selbst. Allah ist allwissend und allweise. Und wer eine Verfehlung oder eine Sünde begeht und sie hierauf einem Unschuldigen vorwirft, der lädt damit Verleumdung und deutliche Sünde auf sich. Und wenn nicht Allahs Huld gegen dich und sein Erbarmen gewesen wären, hätte ein Teil von ihnen wahrlich vorgehabt, dich in die Irre zu führen. Aber sie führen nur sich selbst in die Irre und fügen dir keinerlei Schaden zu. Allah hat auf dich das Buch und die Weisheit herabgesandt und dich gelehrt, was du vorher nicht wusstest, und Allahs Huld gegen dich ist groß. Zunächst einmal beginnen wir beim 105. Vers. Gewiss, wir haben dir das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt. Ihr wisst, das Wort gewiss im Deutschen kommt öfter vor und ist meistens eine Übersetzung vom arabischen Wort inna und ist eine Art Betonung. Ja? Also ihr müsst euch vorstellen, der spricht, ist Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten, der immer die Wahrheit spricht und uns am genauesten berichtet, was passiert. Und er betont auch noch zusätzlich, also bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, oh Allah, wir schenken dir Glauben in dem, was du hier uns sagst. Wir haben dir das Buch, wir, also Allah subhanahu wa ta'ala, haben dir das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt. Das heißt, dieses Buch, der Koran, mit der Wahrheit hinabgesandt, oder mit der Wahrheit hinabgesandt, heißt also in der Wahrheit eingehüllt hinabgesandt. Das Buch ist vollkommen wahr, durch und durch. Damit du zwischen den Menschen richtest aufgrund dessen, was Allah dir gezeigt hat. Das heißt, was Allah dir beigebracht hat, wie du halt richten solltest zwischen den Menschen. Und wann welcher Koranvers zu welchem Zeitpunkt so zu verstehen ist und wie er zu verstehen ist. Und ebenfalls auch hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam ja nicht nur den Koran gegeben, sondern auch die Sunna, sei es durch Hadith Qudsiyya, ja, durch heilige Hadithe, oder sei es durch eben das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam an Weisheiten beigebracht bekommen hat, eben an der Sunna. Sei kein Verfechter für die Verräter, sei also keiner, der sich einsetzt und die Verräter verteidigt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wird hier zurechtgewiesen und soll zwischen den Menschen richten gemäß dem, was er an Offenbarung bekommen hat, gemäß den Gesetzen Allahs. Insofern stellt sich die Frage natürlich, was der Anlass dieser Verse ist. Und der Anlass dieser Verse berichtet uns unter anderem Imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, in dem es folgendermaßen heißt. Und zwar gibt es einen Sahabi, der heißt Qatada ibn al-Nu'man. Und dieser Qatada, also nicht zu verwechseln mit dem berühmten Qatada von den Tabi'in, ja, einer der berühmten Gelehrten, der heißt Qatada bin Du'amah, der ist einer der berühmten Tabi'in. Aber dieser Sahabi, Qatada, der sicherlich also unter den Leuten vielleicht weniger bekannt ist, berichtet und sagt, dass sein Onkel Rufa'a ibn Zayd also von einer Handelskarawane was gekauft hatte. Das ist der Offenbarungsanlass zu diesen Versen. Er hatte etwas gekauft und die Ware wurde geliefert aus Ascham, aus dem Gebiet Ascham, aus dem Gebiet von, also eben Damaskus. Und als diese Karawane in die Stadt kam, hat er von ihm was gekauft und diese hat Mehl gekauft, ist aber nicht so wichtig. Und er bewahrte sie dann, dieses Mehl bewahrte er dann bei seinem Schwert und seinem Schild auf, in einer Kammer. Und dann gab es einige Leute, die heißen, die nennt man die Kinder von Ubayriq. Und einer von ihnen heißt Bushair. Das sind so drei Leute gewesen. Und einer von ihnen heißt Bushair. Und dieser Bushair ist ein Heuchler gewesen. Auf jeden Fall diese drei, mindestens diese drei zusammen haben dann diese Ware geklaut. Und danach haben zusammengefasst, sie haben die Ware geklaut von diesem Rufa'a. Rufa'a ist der Onkel von dem, der die Geschichte erzählt. Und als der Rufa'a gemerkt hat, dass man ihm dieses Essen geklaut hatte, was also damals und auch heute noch wertvoll war, und besonders damals sehr wertvoll war, weil wie gesagt, diese Ware kam erst frisch aus Damaskus. Und dann hat er sich umgehört und geschaut, wer vielleicht diese Sache gesehen hat, wer jemand beobachtet hat, wer bei ihm da was geklaut haben könnte. Und dann haben sie einem Sahabi vorgeworfen, dass er das gemacht hätte. Der hieß Labid ibn Sahl. Also dem haben sie vorgeworfen, dass er das gestohlen hätte. Und der hat dann vor lauter Zorn hat er sein Schwert gezogen und hat gesagt, also entweder es findet jetzt eine Schlacht statt zwischen uns, oder ihr klärt ab, dass ich das nicht war und gibt zu, dass ich das nicht gewesen bin. Dann haben sie gesagt, ja gut, beruhig dich, du warst das nicht. Und dann haben sie sich weiter umgehört und es stellte sich heraus, dass es eigentlich nur diese Leute sein könnten, die auch das gewesen waren, und zwar die Banu Ubayriq. Daraufhin hat dieser Rufa'a, das heißt derjenige, von dem diese Ware gestohlen worden ist, Qatada gesagt, zu seinem Neffen gesagt, der die Geschichte erzählt, geh doch bitte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sprich die Sache an, denn es können nur die Banu Ubayriq gewesen sein. In der Zwischenzeit, also das hat er dann gemacht, er ist auch zu ihm hingegangen, aber in der Zwischenzeit haben die Banu Ubayriq auch erfahren, dass man ihnen die Sache vorwirft. Dass man ihnen vorwirft, dass sie gestohlen haben. Daraufhin haben sie Folgendes gemacht. Sie haben ein paar Leute versammelt und sind zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und haben zu ihm gesagt, O Gesandter Allahs, Qatada und sein Onkel, Rufa'a, werfen einigen von uns vor, Diebstahl begangen zu haben, und sie haben überhaupt keinen Beweis dafür. Und sie werfen einem von uns Diebstahl begangen zu haben, von dem man nur Gutes spricht. Also man spricht über ihn, dass er ein guter Muslim ist, und spricht über ihn, dass er ein rechtschaffender Mensch war, und dem werfen sie ohne jeglichen Beweis vor, dass er den Diebstahl begangen hat. Als dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies erfuhr und Qatada den Propheten sallallahu alaihi wasallam daran ansprechen wollte, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihr werft Leuten Diebstahl vor, über die gut gesprochen wird, islamisch gesehen, und dass sie auch rechtschaffen sind, ohne jeglichen Beweis. Und also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen das vorgeworfen, dass sie das gemacht haben. Und als dann Qatada weggegangen ist, hat er sich selbst gedacht, also ich wünsche, ich hätte den Propheten sallallahu alaihi wasallam niemals darauf angesprochen. Er wünschte sogar, er hätte lieber sein eigenes Geld, seinen eigenen Teil seines Geldes verloren wegen dieser Sache. Hauptsache, er hätte diese Kritik vom Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht zu Ohren bekommen. Und erzählt es dann seinem Onkel Urfa'a und sagt es zu ihm. Sein Onkel fragt ihn, ja, was ist passiert, was hast du ihm erzählt? Und hat er ihm erzählt, was passiert ist. Und hat auch sein Onkel gesagt, Allahul Musta'an. Allahul Musta'an ist so ein Ausdruck, den man sagt, wenn etwas Schlechtes passiert, und bedeutet nichts anderes als Allah ist derjenige, den wir um Hilfe zu beten haben. Auf jeden Fall, wenige Momente später wurden dann diese Verse, die wir uns jetzt anschauen, die Verse 115, offensichtlich bis 113 und noch weiter offenbart. in denen der Prophet, in denen Allah subhanahu wa ta'ala die quasi die Banu Ubayriq für schuldig erklärt. Das Nummer eins. Zweitens, den Sahabi, dem sie vorgeworfen haben. Also Allah a'lam, ob er wirklich ein Sahabi ist oder nicht, weil es gibt andere Überlieferungen, wo es heißt, dass sie es einem Juden in die Schuhe geschoben haben. Diesen Diebstahl, einen Juden in die Schuhe geschoben haben. Aber das habe ich nirgends gefunden, über den Propheten Sassan überliefert. Wie dem auch sei. Und, das heißt praktisch, dieser Labid ibn Sahal, dem das vorgeworfen ist, das erst gemacht hat, und da war es eigentlich gar nicht, die wollten es ihm nur in die Schuhe schieben, der wurde dadurch freigesprochen. Und drittens, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird in diesen Versen zurechtgewiesen. Und diese Überlieferung, sagte Al-Albani rahimahullah, sie ist Hassan. Die wird übrigens auf mehreren Arten überliefert. Daraufhin, nachdem diese Verse herabgesandt worden sind, ist dieser eine von diesen Kindern von Ubayriq, diesen Diebstahl da begangen haben, der eine Heuchler, von dem ich vorhin erzählt habe, hieß Bushayr. Und diese Person ist daraufhin aus Medina abgehauen, zu den Götzendienern geflüchtet und ihm ist praktisch vom Islam abgefallen und ist nachher als Kafir gestorben. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala den 115. Vers herabgesandt über diese Person, wo es heißt im 115. Vers: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Wer aber dem Gesandten entgegenwirkt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist und einem anderen Weg als dem der Gläubigen folgt, werden wir dem zukehren, dem er sich zugekehrt hat, und ihn der Hölle aussetzen, und wie böse ist der Ausgang. Und jetzt, nachdem wir diese Geschichte gehört haben, können wir jetzt sehr einfach den Versen zuordnen, was also mit den einzelnen Versen gemeint ist. Beginnen wir beim 105. Vers. Also, gewiss, wir haben dir das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt, damit du zwischen den Menschen richtest, also mit dieser Wahrheit, aufgrund dessen, was Allah dir gezeigt hat, was er dir gelehrt hat. Sei kein Verfechter für die Verräter. Also dem Propheten sallallahu alaihi wasallam wird dir vorgeworfen, dass er eben nicht ordnungsgemäß geurteilt hat, sondern dass er hier die Verräter verteidigt hat. Und wer sind die Verräter? Die Banu Ubayriq, die wir gerade angesprochen haben. Und insofern lernen wir daraus, dass man sich für niemanden einsetzt und ihn verteidigt, es sei denn, man weiß, dass er also auch das verdient. Ja? Ansonsten einfach so, weil bekannt ist, dass die Person eine gute Person ist, dass man sich für ihn einfach einsetzt, das ist nicht in Ordnung. Und das ist, was dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hier vorgeworfen wird. Daraufhin sagte Allah subhanahu wa ta'ala: und bitte Allah um Vergebung, gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird hier darauf aufgefordert, Allah subhanahu wa ta'ala für diesen Fehler um Vergebung zu bitten. Und wegen was? Wegen dem, was er zu Qatada gesagt hat. Er hat zu Qatada gesagt: wie könnt ihr jemandem Diebstahl vorwerfen, über den eigentlich gut gesprochen wird? Ja, der bekannt dafür ist, dass er ein guter Muslim ist, und bekannt dafür ist, dass er ein rechtschaffender Mensch ist. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Manche Gelehrte sagen, wastaghfirullah bedeutet, und bitte Allah um Vergebung, nicht für dich selbst, sondern für die gläubigen Menschen. Aber das ist weit hergeholt aufgrund der Geschichte, weil die Geschichte haben wir ja vorgelesen und gesagt, also was der Offenbarungsgrund ist. Und außerdem ist diese Interpretation auch darauf aufgebaut, dass manche Leute also sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam niemals Fehler begangen hat, ja. Und aber das natürlich, also wer sowas sagt, kennt sich im Koran nicht aus. Also, was man sagen darf, er hat keine Sünden begangen. Zweifellos, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie alle anderen Propheten auch, begehen keine Sünden. Und große Sünden schon gar nicht. Und was unter Sünden verstehen wir normalerweise, was, liebe Geschwister? Dass man weiß, dass etwas verboten ist, und man macht es trotzdem. Ja? Diese Sache macht kein Prophet und normalerweise auch nicht die rechtschaffenden Menschen. Also es könnte ab und zu passieren, aber nicht von den Propheten. Aber dass man Fehler begeht, Jeder Mensch begeht Fehler. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, kullu bani adam khatta, alle Menschen begehen Fehler. Nur der Unterschied ist eben, wa khairul khatta'in at-tawwabun, die besten derjenigen, die Fehler begehen, sind diejenigen, die bereuen. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala zu seinen großen Gunsterweisungen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegenüber gehört ja gerade, dass er diese Verse übersetzt, dass diese Verse offenbart hat, weil er den Propheten sallallahu alaihi wasallam auffordert, Allah um Vergebung zu bitten für diesen Fehler. Das heißt, Allah hat ihn aufmerksam gemacht auf seinen Fehler. Das ist eine riesige Rahma. Er hat einen Vers bekommen, der ihm sagt, pass auf, du hast hier einen Fehler begangen, bitte Allah um Verzeihung, dann wird Allah dir auch vergeben. Und er betet Allah um Verzeihung und Allah vergibt ihm. Ja? Also eine größere Barmherzigkeit kann man sich nicht vorstellen. Plus ist eine Zurechtweisung für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er eben seine Grenzen kennt und weiß, dass er auch nur ein Mensch ist, dem aber im Gegensatz zu anderen eben offenbart wird. Das ist der Unterschied. Ja? Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Und deswegen, jeder, der eine Sünde begangen hat und hiernach Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bittet, so wird Allah ihm seine Sünde vergeben, egal welche Sünde es ist und egal wie schwerwiegend diese Sünde ist. Und daraufhin im 107. Vers steht, und streite nicht zur Verteidigung derer, die sich selbst betrügen. Wer sind die, die sich selbst betrogen haben? Banu Ubayriq. Naja, sie klauen etwas und werfen es dann Labib ibn Sahal in die Schuhe und Allah subhanahu wa ta'ala liebt nicht, wer so etwas tut. Allah liebt nicht, wer ein Verräter, ein Betrüger ist und Sünder ist. Ja? Sie verbergen sich vor den Menschen, verbergen sich jedoch nicht vor Allah, wo er doch bei ihnen ist, wenn sie an Worten aushecken, womit er nicht zufrieden ist. Allah umfasst, was sie tun. Diese Verse, liebe Geschwister, das ist das Problem. Das ist also hier, Allah subhanahu wa ta'ala macht uns deutlich, was das wirkliche Problem von einer Sünde ist. Das wirkliche Problem ist, dass man eigentlich, obwohl man genau weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles über einen weiß, begeht man die Sünde trotzdem. Und der einzige, vor dem man sich nicht schämt bei dieser Sünde, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Man schämt sich davor, dass man erwischt wird von den Menschen und gesehen wird, aber wenn man alleine ist, schämt man sich nicht davor, dass man von Allah subhanahu wa ta'ala gesehen wird. Ja? Das heißt, in andere Worte gefasst, bezeugt die Handlung des Menschen, dass man vor Allah subhanahu wa ta'ala am wenigsten Respekt hat. Ja? Und deswegen sagt man auch, dass man, wenn man eine Sünde begangen hat, soll man nicht zu sehr darauf achten, was die Sünde war, sondern vielmehr darauf achten, wer derjenige ist, dem man gerade zuwider gehandelt hat. Und dann ist es, deswegen ist es für den rechtschaffenden Menschen, geht es nicht mehr um, ob es große oder kleine Sünde war, sondern jede Sünde ist einfach schlimm und jede Sünde ist abscheulich, denn man hat Allah subhanahu wa ta'ala, der einen die ganze Zeit zuschaut, wenn man die Sünde begeht, einfach zuwider gehandelt. Und sie verbergen sich vor den Menschen. Keiner darf erfahren, dass sie stehlen, ja. Und keiner darf erfahren, dass sie das dem in die Schuhe geschoben haben, dem Labib. Aber vor Allah subhanahu wa ta'ala verbergen sie sich nicht, weil sie es auch nicht können, natürlich, ja. Wo er doch bei ihnen ist, wenn sie an Worten aushecken, womit er nicht zufrieden ist, ja. Weil egal was sie gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala hat alles gehört, was sie gesagt haben. Egal was sie getan haben, Allah hat alles gesehen, was sie getan haben. Und egal was sie tun wollten, Allah wusste schon, dass sie es tun werden. Ja? Und Allah wusste, was sie tun werden. Und sie wussten auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala damit nicht zufrieden ist. Was sie da im Insgeheimen aushecken. Ja? Weil, was beweist, dass sie wussten, dass es nicht in Ordnung ist? Naja, weil Stehlen ist in keiner Religion in Ordnung. Und Stehlen ist bei kein Gemüt empfindet das als etwas, was Gutes ist. Und nachher haben sie es ja auch dann dem anderen in die Schuhe geschoben, deswegen wussten sie, dass also irgendwas nicht da, dass irgendwas faul sein muss bei dieser Handlung. Allah umfasst, was sie tun, das heißt, er hat alles mitbekommen von A bis Z, was sie da ausgeheckt haben. Und sie haben natürlich nicht damit gerechnet, dass Allah subhanahu wa ta'ala daraufhin Jibril schickt und ihm Verse offenbart, wodurch sie entblößt werden. Damit haben sie nicht gerechnet. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala um Gottesfurcht, sobald wir alleine sind, insbesondere. Weil in der Gemeinschaft ist man stark, aber wenn man alleine ist, kann man mal schwach werden. Daraufhin sagte Allah subhanahu wa ta'ala im 109. Vers, ihr da seid es doch, die ihr in diesseitigen Leben zu ihrer Verteidigung gestritten habt. Aber wer wird am Tag der Auferstehung mit Allah zu ihrer Verteidigung streiten? Oder wer wird dann ihr Sachverwalter sein? Wer ist hiermit gemeint? Und zwar die Leute, die sich versammelt haben, um zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sagen, O Gesandter Allahs, der Qatada und sein Onkel Rufa'a oder Rifa'a werfen einem guten Menschen vor, gestohlen zu haben. Das heißt, sie haben sich eingesetzt für diesen Dieb. Sie haben sich für ihn eingesetzt und Allah subhanahu wa ta'ala erinnert sie daran, damit sie eben, das ist der entscheidende Punkt, dieser Vers und die Verse danach, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen die Tor zur Barmherzigkeit nicht verschlossen, sondern im Gegenteil, er hat dieses Tor der Barmherzigkeit geöffnet und ihnen die Möglichkeit gegeben, Tauba zu machen. Unter anderem dadurch, liebe Geschwister, dass hier keiner von den Namen, die ich jetzt erwähnt habe, stehen im Koran geschrieben. Ja? Das sind alles Überlieferungen. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt uns nicht diese Namen präzise, weil es geht nicht um diese Personen. Und was interessiert uns diese einzigartige Begebenheit? Was uns interessiert ist, was sich da wirklich abgespielt hat und was davon halal und was davon haram ist. Ja? Und daran merkt man auch, dass dieser Koran nicht Menschen geschrieben ist. Das merkt man daran, weil jeder Mensch, der eine Geschichte erzählt, ja, jeder Mensch, der eine Geschichte erzählt, wo er dabei war und erzählen will, was passiert ist, erwähnt alle Details, die er kennt und wird auch die Personennamen nennen und so weiter und so fort. Aber das sehen wir im Koran an sehr vielen Stellen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Namen gar nicht erwähnt und dass wir nur über die Sunna erfahren, wer konkret angesprochen ist und so weiter und so fort. Warum? Weil dieses Buch ist keine Geschichtenerzählung von einem Menschen, der etwas erlebt hat, sondern es ist eben eine Offenbarung vom Herrn der Welten. Und das ist ein entscheidender Unterschied, wenn man zum Beispiel den Koran liest, wenn man oder die Bibel liest. Ja, da merkt man eindeutig, jemand, der das geschrieben hat, ist ein Mensch, der dir einfach eine Geschichte erzählen will. Und so ist es auch, ja, das ist auch der Fall. Im Koran ist es anders, deswegen sind auch die Namen hier nicht erwähnt worden. Und das ist auch eine Barmherzigkeit natürlich für die Leute, die Tauba machen wollen, dass ihre Namen nicht erwähnt sind. Ihr seid es doch, die ihr im diesseitigen Leben zu ihrer Verteidigung gestritten habt. Das war er gar nicht, er hat gar nicht gestohlen und so weiter und so fort. Aber was bringt euch das? Am jüngsten Tag werdet ihr ihm doch auch nicht helfen können. Denn denkt ihr etwa, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam urteilt und sagt, der Dieb, also der Allah weiß ja, dass der eine ein Dieb war, ja? Angenommen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam urteilt, die Person so und so ist freigesprochen von dem Diebstahl, obwohl er eigentlich gestohlen hat. Ja, und dann? Das gilt fürs Diesseits. Im Jenseits wird dieser Fall nochmal aufgedeckt, die Akte nochmal rausgeholt und da werden noch andere Zeugen hervorgeholt und dann wird der Fall nochmal aufgerollt und wird sich zeigen, dass er doch ein Dieb war. Ja? Und dann wird eben im Jenseits die Vergeltung stattfinden. Aber Jenseits die Vergeltung ist ein bisschen schwerwiegender als im Diesseits. Ja? Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Bloßstellung im Diesseits ist einfacher als die Bloßstellung im Jenseits. Ja? Er wollte dadurch, dass die eine Person, es gab ja, was ist den Fall zur Zeit des Propheten, wo ein Mann seiner Frau Zina vorgeworfen hatte und daraufhin das vor Gericht kam und so weiter und so fort. Und wie dem auch sei, einer von den beiden, beide hatten fünfmal geschworen insgesamt, dass sie die Wahrheit sprechen, der andere lügt. Und es kann ja nicht sein, dass beide die Wahrheit gesprochen haben. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, beiden nach dem vierten Mal gewarnt und ihm gesagt, also, es ist einfacher, im Diesseits, bloßgestellt zu werden, als im Jenseits. Ja? Aber beide hat darauf gepocht und beide haben fünfmal geschworen. Insofern, ist einer halt, muss er eben gelogen haben. Und, Allah subhanahu wa ta'ala sagt eben hier, und wer wird am Tag der Auferstehung mit Allah zu ihrer Verteidigung streiten? Ja? Niemand wird es tun können, weil jeder wird mit Allah subhanahu wa ta'ala alleine reden können und es werden andere Zeugen hervorkommen und wenn du sie nicht akzeptierst als Zeugen, Allah wird dich auch nicht ungerecht behandeln, dann wirst du eben selbst Zeuge sein über dich selbst. Und deine eigenen Körperteile werden sprechen, wie Allah es im Koran uns mitgeteilt hat. Oder wer wird dann ihr Sachverwalter sein? Sachverwalter ist ein Wakil. Auf Arabisch steht Wakil. Das bedeutet, jemand, dem du eben einen Auftrag gegeben hast, der dich in diesem, also hier, in diesem Fall, der sich für dich einsetzt. Also den gibst du den Auftrag wie ein Anwalt und sagst ihm, setzt du mich vor ein Gericht ein, ich sage gar nichts, du sprichst alles für mich. Und diese Sache im Jenseits gibt es nicht. Es wird keinen geben, sondern du wirst dich selbst verantworten müssen, was du getan hast. Daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wer etwas Böses tut oder sich selbst Unrecht zufügt und hierauf Allah um Vergebung bittet, wird Allah allvergebend und barmherzig finden. Wie ich gesagt habe, Allah subhanahu wa ta'ala hat das Tor der Barmherzigkeit geöffnet und hat ihnen die Möglichkeit gegeben, Tauba zu machen und ihm Verzeihung zu beten, wodurch das für sie wieder ein gutes Ende nehmen würde. Und Allah sagt, dann wird Allah allvergebend und barmherzig finden. Allvergebend, weil er eben alle Sünden vergibt. Aber wie wir gesagt haben, die Übersetzung gibt natürlich nicht wieder das arabische Wort direkt, sondern man hat eben dieses Wort allvergebend, also quasi erfunden, weil Allahs Eigenschaften gleichen nicht den Eigenschaften der Menschen. Und ein Mensch kann ja auch vergeben, aber bei Allah subhanahu wa ta'ala ist das eben ein Aspekt, ein unterschiedlicher Aspekt zwischen der Vergebung eines Menschen und der Vergebung Allahs ist eben, dass Allah alles vergeben kann, ein Mensch eben nicht. Ja? Besser gesagt, ein Mensch kann gar keine Sünden vergeben. Ein Mensch kann nur vergeben etwas, was mit seinen Rechten zusammenhängt. Das heißt, wenn sie also sagen, Astaghfirullah, ich bitte Allah um Vergebung, dann wird Allah sie auch in seine Barmherzigkeit wieder aufnehmen. Denn die Sünden, die sie begangen haben, sind zwar schwerwiegend, Diebstahl ist schwerwiegend und die anderen, die die Verleumdung gemacht haben, das ist schwerwiegend, aber sind auch große Sünden, aber es gibt noch Schlimmeres als dies und Allah verzeiht ja sogar einem Christen, wenn er in den Islam eintritt, dass er Christ war, oder einem Juden, dass er in den Islam eintritt, dass er Jude war, oder einem Atheisten, dass er in den Islam, wenn er in den Islam eintritt, dass er Atheist war und so weiter und so fort. Und wer eine Sünde begeht, begeht sie nur gegen sich selbst. Allah ist allwissend und allweise, weil die Sünde ist etwas, was nur dir selbst schadet im Endeffekt und du schadest damit niemanden anderes. Auch wenn es den Anschein erweckt, sie haben der einen Person diese Verleumdung vorgeworfen, also sie haben die Verleumdung gemacht und haben ihm vorgeworfen, dass er Diebstahl begangen hat, aber das hat ihm nicht geschadet. Wie gesagt, wenn er ein Muslim war, dann hat er, Alhamdulillah, also wenn er geduldig gewesen ist, war er mit Sicherheit auch, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm für seine Geduld belohnen. Das heißt, auch wenn du gedacht hast, dass du ihm schadest, in Wirklichkeit hast du ihm nur geholfen dadurch. Allah ist allwissend und allweise, oder er weiß eben, wer diese Sünde begangen hat und weiß auch, also weiß, wer hier also die Wahrheit gesprochen hat und wer nicht die Wahrheit gesprochen hat, und er ist allweise, weiß, wann er diese Gesetze herabzusenden hatte. Denn diese Verse, liebe Geschwister, vergesst nicht, der Koran, zu diesem Zeitpunkt, da war er schon in Baytul Izzah, im untersten Himmel, und da war es dann nur noch so, dass Jibril über die 23 Jahre hinweg immer nur stückweise mit dem Koran herabgesandt worden ist, aus Baytul Izzah zum Propheten. Das heißt, die Verse waren schon längst gesprochen von Allah subhanahu wa ta'ala, vor Allah weiß wie langer Zeit. Und weil Allah ja schon wusste, was passieren wird, aber er hat diese Verse genau herabgesandt, nachdem dieses Ereignis sich ereignet hat, damit die Verse genau stimmen zu diesem Ereignis, und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala ist allweise. Er weiß eben, wann, was man zum richtigen Zeitpunkt zu sagen hat oder zu tun hat. Und wer eine Verfehlung oder eine Sünde begeht und sie hierauf einem Unschuldigen vorwirft, der lädt damit Verleumdung und deutliche Sünde auf sich. Was ist hier angesprochen? Wie wir gesagt haben, sie haben eine Sünde begangen. Der Unterschied zwischen einer Verfehlung und einer Sünde ist offensichtlich. Eine Verfehlung ist etwas, was man aus Versehen tut, aber eine Sünde ist etwas, was verboten ist, und du hast es gemacht. Und dann heißt es, wenn du dann auch noch den Fehler, den du oder die Sünde, die du begangen hast, einem anderen vorwirfst, wie ihr gemacht habt, ja, Banu Ubayriq, mit dem Labid ibn Sahal, das ist eine schlimme Sache. Dann habt ihr nicht nur die Sünde, sondern habt auch noch Verleumdung auf euch geladen. Und dann heißt es im letzten Vers für heute, 113. Vers, und wenn nicht Allahs Huld gegen dich und sein Erbarmen gewesen wären, hätte ein Teil von ihnen wahrlich vorgehabt, dich in die Irre zu führen. Was war die Huld Allahs und sein Erbarmen gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Ganz einfach, dass er diesen Vorteil genießt, diesen Nutzen genießt, in Kontakt zu stehen, dass es in direkten Kontakt zu stehen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, anders ausgedrückt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Jibril geschickt hat, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurechtzuweisen und ihm zu sagen, welchen Fehler er hier begangen hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam völlig fehlerfrei und sündenfrei dieses Leben verlässt, damit er die höchste Stufe überhaupt erlangt. Und wäre da Allahs Erbarmen nicht und seine Huld nicht, dann wäre eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier irregeführt worden. Und er hätte eine Person hier freigesprochen, die einen Diebstahl begangen hat, und er hätte, eine Person, der etwas geklaut worden ist, der hätte sein Recht nicht bekommen. Ne? Aber sie führen nur sich selbst in die Irre und führen dir keinerlei Schaden zu. Ja, wie jeder Mensch, der eine Sünde begeht, fügt dem anderen keinen Schaden zu. Auch speziell hier nicht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Allah subhanahu wa ta'ala geschützt ist. Ja, jeder Mensch, der versucht hat, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Schaden hinzuzufügen, wie zum Beispiel ihn tatsächlich zu ermorden, wie manche es versucht haben, keiner von ihnen hat es geschafft, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam war von Allah subhanahu wa ta'ala geschützt. Sagt Allah, Wallahu ya'asimuka minan nas, Allah wird dich vor den Menschen schützen. Allah hat auf dich das Buch und die Weisheit herabgesandt. Das Buch ist der Koran, und die Weisheit, haben wir gesagt, bedeutet nach einer Auslegung die Sunna. Aber natürlich ist die Sunna auf jeden Fall im Begriff Weisheit beinhaltet. Es ist nur die Frage, ob die Weisheit noch mehr ist als die Sunna oder ob die Weisheit die Sunna ist. Ja, das ist nur ein, das ist, das heißt, in der Praxis ist es fast dasselbe. Und warum bezeichnen wir die Sunna als Weisheit? Ganz einfach, weil wenn wir jetzt irgendwelche Gesetze haben im Koran, ja, woher sollen wir denn wissen, oder woher sollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam wissen, wann er welches Gesetz anwenden soll, wenn es vielleicht nicht eindeutig ist? Ja, ganz einfach, die Sunna ist die Weisheit, und sie sagt dir, wann du was zu welchem Zeitpunkt wo zu sagen und zu tun hast. Deswegen ist es die Sunna, ist die Weisheit. Und er hat dich gelehrt, was du vorher nicht wusstest. Ja, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, vor seinem 40. Lebensjahr hatte er keine Offenbarung gehabt. Er wusste nicht, er kannte zwar Allah subhanahu wa ta'ala und hat auch Allah subhanahu wa ta'ala alleine angebetet und war ein Muwahhid, ja, ein Monotheist im islamischen Sinne, zweifellos, aber er hatte kein Wissen gehabt über den wirklichen Tawhid, und er hatte kein Wissen gehabt über also detailliert meine ich, ja, und er hatte auch kein Wissen gehabt darüber, wie er Allah subhanahu wa ta'ala richtig anzubeten hat, und er hatte kein Wissen gehabt über die Geschichten der früheren Propheten und so weiter und so fort, und all dies hat Allah ihm gelehrt. Und Allahs Huld ist gegen dich groß. Was ist die große Huld oder gewaltige Huld, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat? Die größte Sache ist, dass er ihn zum Propheten gemacht hat. Ihn zu einem Gesandten Allahs gemacht hat, ihn offenbart hat. Und zu guter Letzt möchte ich nochmal auf diesen Grundsatz hinweisen, wie man auf Arabisch sagt, Al-Ibratu bi'umum al-lafzi la bi-khususi al-sabab. Und dieser Grundsatz lautet so viel wie, dass eben in diesen Versen, die wir uns angesprochen haben, es geht nicht konkret um die Personen, die dort praktisch Akteure waren, sondern es geht um was? Es geht um die Lehren, die man daraus zieht. Es geht darum, was Allah subhanahu wa ta'ala uns durch diese Verse mitteilen möchte. Und deswegen sehen wir hier wieder keine Namen erwähnt. Weder Banu Ubayr ist erwähnt, noch Labid ibn Sahal ist erwähnt, noch Bushayr und Bishr und der Dritte, wie sie heißen, sind erwähnt von diesen Kindern. Niemand davon ist erwähnt. Ja? Sondern Allah subhanahu wa ta'ala die Verse allein allgemein gehalten. Ganz selten finden wir das. Beispiel Tabbat, Yada, Abi Lahab, Mutab. Da wussten wir schon, oder da hat Allah subhanahu wa ta'ala schon ein klares Wort über ihn ergehen lassen. Dann war die Sache mit Abu Lahab auch schon vorbei. Aber die anderen, Allah öffnet ihnen die Türe der Barmherzigkeit und gibt ihnen die Möglichkeit, sich reuevoll Allah wieder zuzuwenden. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.